Book 2 14 14 14 Warna Farben Farben Salju berwarna putih. Der Schnee ist weiß. Der Schnee ist weiß. Matahari berwarna kuning. Die Sonne ist gelb. Die Sonne ist gelb. Buah jeruk berwarna oranye. Die Orange ist orange. Die Orange ist orange. Buah ceri berwarna merah. Die Kirsche ist rot. Die Kirsche ist rot. Langit berwarna biru. Der Himmel ist blau. Der Himmel ist blau. Rumput berwarna hijau. Das Gras ist grün. Das Gras ist grün. Tanah berwarna coklat. Die Erde ist braun. Die Erde ist braun. Awan berwarna abu-abu. Die Wolke ist grau. Die Wolke ist grau. Ban berwarna hitam. Die Reifen sind schwarz. Die Reifen sind schwarz. Apa warna salju? Putih. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß. Apa warna matahari? Kuning. Welche Farbe hat die Sonne? Gelb. Welche Farbe hat die Sonne? Gelb. Apa warna jeruk? Oranye. Welche Farbe hat die Orange? Orange. Welche Farbe hat die Orange? Orange. Apa warna buah ceri? Merah. Welche Farbe hat die Kirsche? Rot. Welche Farbe hat die Kirsche? Rot. Apa warna langit? Biru. Welche Farbe hat der Himmel? Blau. Welche Farbe hat der Himmel? Blau. Apa warna rumput? Hijau. Welche Farbe hat das Gras? Grün. Welche Farbe hat das Gras? Grün. Apa warna tanah? Coklat. Welche Farbe hat die Erde? Braun. Welche Farbe hat die Erde? Braun. Apa warna awan? Abu-abu. Welche Farbe hat die Wolke? Grau. Welche Farbe hat die Wolke? Grau. Apa warna ban? Hitam. Welche Farbe haben die Reifen? Schwarz. Welche Farbe haben die Reifen? Schwarz.